Liberale von Jaime. Das ist Jaime vor 40 Jahren, Schneider, Bauer, Monarchist. Hat Haus und Weinberg und eine Flinte, womit er im Herbst die Rebhühner schießt. Streng katholisch und zufrieden, dass man nichts verändern muss. Liebt eine Frau mitten in Maschine, heiratet sie nach dem ersten Kuss. Und als der General Franco fragte, Jaime, bist du dabei? Fragte Jaime nicht lang, nahm die Flinte und ging, por Dios y la Patria. Der Priester sagt, die Roten stehlen Haus und Weinberg und Mandelbaum. Die nehmen dem Schneider die Werkstatt weg und sozialisieren die Frauen. Die feiern die Fiesta im Oktober nach der roten Tradition. Die Kirche muss in die Katakomben, Freiheit ist aus mit der Religion. Und als der Priester am Sonntag fragte, Jaime, bist du dabei? Fragte Jaime nicht lang, ob das stimmt und ging, por Dios y la Patria. Jaime zieht aus mit den Faschisten ins Gebirg auf Menschenjagd. Nicht Rebhühner schießt er, sondern Menschen, ihn hat das Jagdfieber gepackt. Er sieht den Tod von Guernica und auch den Tod von Aragon und kommt in den Gräben vor Madrid um Haaresbreite davon. Zu Hause dann aus dem Irache-Kloster hört er einen furchtbaren Schrei. Die Folter muss sein, sagt sein Offizier, por Dios y la Patria. Ich kenne Jaime seit 14 Jahren, er ist inzwischen nicht nur alt. Er hat drei Töchter und diese Frauen lassen Gott und der König kalt. Die Älteste, die Maria Nieves, ist schon Witwe mit einem Sohn. Ihr Mann war Arbeiter in Pamplona, erschossen im Streik für besseren Lohn. Und als da Jaime dem Priester fragte, Don Pedro, was denkst du dabei? Hob der Priester die Hände, Ordnung muss sein, por Dios y la Patria. Die zweite Tochter Maria Jesus hat einen Bauern zum Mann. Der steht jetzt am Band bei Opel in Bochum, damit er leben kann. Und Maria Bach, die Schneiderin, schafft 13 Stunden und mehr. Aber Kleider gibt der Supermarkt inzwischen billiger her. Da fragte Jaime den Bürgermeister, ich dachte, das Handwerk wird frei. Da lachte der Bonze, so geht der Fortschritt, por Dios y la Patria. Der Weinberg ist verkauft, da steht eine deutsche Plastikfabrik. Die macht den Besitzer reich, weil der Lohn weit unter dem Durchschnitt liegt. Und Fiesta feiern sie für Touristen und für das Fernsehen nochmal. Aber sonst tanzt niemand mehr auf dem Platz, sondern in der Music Hall. Da fragte Jaime der Schneider sich selber, Mensch, was gewinn ich dabei? Wenn wir unsere eigenen Gräber schaufeln, por Dios y la Patria. Jaimes Schwager, ein Polizist, kommt manchmal noch ins Haus. Er hat einen Flugblattverteiler erschossen und sagt, ihm macht das nichts aus. Und neulich hat die Guardia Civil den Priester bei Nacht geweckt. Jetzt foltern sie ihn in Burgos im Knast, er hat einen Basken versteckt. Da fragt und als da Jaime die Töchter fragte, was hört man am 1. Mai? Sagten die, man hört jetzt Lieder mit Franco und Dios y la Patria. Ich sprach mit Jaime zum letzten Mal unter einem Mandelbaum. Er sagte, du musst vorsichtig sein, du kannst hier keinem trauen. Er sagte, ja, es ist soweit. Und gestern kam da wer herunter von San Sebastian, dem gab ich mein Gewehr. Ich frage dich, was hilft uns noch, wenn nicht Dynamit und Blei? Was hilft gegen Franco und den Betrug mit Dios y la Patria?